An Indizien fehlt es nicht, dass es bei den iranischen Präsidentschaftswahlen nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Handfeste Beweise aber liegen bisher nicht vor. Damit solche auf den Tisch gelegt werden können, müsste wohl noch viel geschehen im Iran. Das aber verheißt weitere Tage, wenn nicht Wochen der Unruhe und Ungewissheit. Aber dann hat es in der Vergangenheit ja immer die Klage gegeben, Wahlergebnisse seien verfälscht worden, und niemals hatte das Konsequenzen. So wird es wohl auch diesmal sein, obwohl der erzkonservative Wächterrat eine Überprüfung zugesagt hat und obwohl sich diesmal mehr als je zuvor der Verdacht aufdrängt, dass die Wahlen manipuliert waren. Eine klare Antwort ist kaum zu erwarten. Man dürfte ihr aber näher kommen, wenn man den Machtkampf beleuchtet und beobachtet, vor dem sich das iranische Drama abspielt. Zunächst unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, dann aber mit nie geahnter Härte und Offenheit attackierte Mahmoud Ahmadinejad im Wahlkampf und auch bei seiner Siegesfeier am Sonntag jene, die sich seit der Islamischen Revolution auf Kosten der Allgemeinheit bereichert haben. Allen voran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, früherer Präsident und seit Jahren Vorsitzender des mächtigen Vermittlungsausschusses. Bei den Wahlen 2005 unterlag er Ahmadinejad und es halten sich Gerüchte, dass er es diesem jetzt heimzahlen wollte. Der trotzdem Wiedergewählte schlägt nun zurück, gegen Rafsanjani und alle, die ihm nahestehen. Gerüchte, dass Rafsanjani inzwischen seinen Rücktritt eingereicht habe, sind unbestätigt geblieben und der Machtkampf könnte sich durchaus noch zu einer gefährlichen Angelegenheit für Ahmadinejad entwickeln. Gefährlich aber auch für alle Iraner, denn das harte Durchgreifen der Revolutionsgarden gegen die Demonstranten und offizielle Warnungen vor dem Einsatz von Schusswaffen geben nur einen Vorgeschmack für das, was kommen könnte. Niemand kann daran gelegen sein, auch nicht dem Ausland. Die letzten 4 Jahre haben gezeigt, wie schwer es ist, mit Ahmadinejad umzugehen. Weder die USA noch die Europäer können etwas an der Situation ändern. Und wenn sie im Wahlkampf klug genug waren, sich zurückzuhalten und keine Präferenzen auszusprechen, dann sollten sie auf dieser Linie bleiben, um die Opposition nicht zu verbrennen. Der Atomstreit und die Anbahnung eines Dialoges können, ja müssen, auch mit Ahmadinejad weiterverfolgt werden, so schwer das auch sein mag. Aber man kann sich seine Gegner eben nicht aussuchen. Was das Ausland bewegt, treibt aber noch lange nicht die Iraner auf die Straße. Diesen geht es um die Wirtschaft und um eine gerechte und freie Gesellschaft. Das Ausland kann und soll diese Forderungen unterstützen. Jede direkte Einmischung aber wäre kontraproduktiv.